Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte der Soundcheck-Revue mit raren Studio- und Konzertaufnahmen. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Well, Rory Gallagher zusammen mit dem Drummer John Wilson und dem Bassisten Charlie McCracken irgendwo in Europa anno 1970. Die drei firmierten damals unter dem Namen Taste und hatten zwei Studio-LPs veröffentlicht und waren auf dem aufsteigenden Ast. Mehr als zwei Studio-LPs sollte es aber auch nicht von ihnen geben, sieht man einmal von einer Nachauflösung der Band veröffentlichten frühen Sammlung mit Studioaufnahmen ab. Das zweite Album der Band, das 1970 gerade erschienen war, heißt On the Boards und erweiterte die Klangpalette gegenüber der ersten Taste-LP deutlich. Es gab Folk-inspirierte Passagen und sogar einige jazzige Nummern mit Gallagher am Saxophon, eine genauer genommen. Der Song, der gerade zur Eröffnung der zweiten Soundcheck-Stunde mit seltenen Studio- und Live-Aufnahmen zu hören war, heißt I'll Remember und war auch ein Song von der LP On the Boards. Auf den 1970 und 72 erschienenen Live-Alben von Taste war von der etwas experimentelleren Seite der Band wenig zu hören. Umso erfreulicher, dass mir vor Jahren die vorliegende CD von einem Konzert in Europa in die Hände fiel. Blues Tune heißt das deutsche Label, schließlich prangt der GEMA-Aufdruck gut sichtbar auf dem Silberling. Der nicht sehr originelle Titel der CD heißt Taste the West und daraus kam auch die prima Live-Version von I'll Remember, die gerade zu hören war. Leider gab es die Band Taste schon bald nicht mehr. Noch im Jahr 1970 trennte sich Gallagher von den Mitmusikern, was ich persönlich bis heute bedauere. Drummer Tony Wilson spielte freier und jazziger als die Drummer, die Gallagher während seiner Solokarriere begleiteten. Die vielen improvisatorischen Freiheiten für alle Bandmitglieder gab es auch nicht mehr. Und so vielfältig wie On the Boards klangen spätere Platten von Rory Gallagher nicht. Wer erleben will, wie sich Taste Live mit Rory Gallagher am Saxophon anhören, sollte die DVDs der Beat Club-Reihe nach dem Track It's Happened Before, It'll Happen Again durchsuchen. Aus Italien kommt die nächste CD mit seltenen Aufnahmen und wenn man sich etwas in die zugegeben raue Tonqualität eingehört hat, kriegt man noch genug von dem Einfallsreichtum und der Virtuosität der Band mit. Wir schreiben das Jahr 1972. Im Juli tritt im Piper 2000 Club in Via Reggio eine britische Band namens Petto auf. Yeah. Die britische Band Pato mit Drummer John Halsey, Bassist Clive Griffiths, Sänger Mike Pato und mit dem Multi-Instrumentalisten Ollie Halsell an der Gitarre. Die Live-Aufnahme wurde 1972 in einem Club in Viareggio gemacht. Zu hören war ein Song von Patos erstem Studioalbum, Hold Me Back heißt die Nummer. Bis 1972 erschienen drei LPs der Band Bad Pato, danach löste sie sich auf. Ollie Halsell arbeitete fortan wieder als Begleitmusiker, am längsten für Kevin Ayers. Mike Pato starb bereits 1979, Ollie Halsell 1992. Wer mehr von Pato und Ollie Halsell sehen und hören möchte, sei auf die Prima Archiv-Website über Ollie Halsell verwiesen. Sie heißt schlicht wie der Musiker www.olliehalsell.co.uk. Wechsel zwischen leisen und lauten Passagen sind zuletzt vermutlich seit Kurt Cobains Nirvana Band eine Zeit lang sehr beliebt gewesen. Als strukturgebendes Moment gab es solche Dynamikkontraste natürlich auch schon vorher. Dynamikmeister waren sicherlich Family aus England, vor allem bei dem Song Good News, Bad News. Der Songtext ist in seiner Kürze für mich noch immer etwas rätselhaft. Auf jeden Fall scheinen einige Zeilen die Sicht von nicht näher genannten Machthabern zu artikulieren. Was bringt's? Ihr werdet nie gewinnen. Wir haben euch bei der Gurgel, bevor ihr überhaupt anfangt. Warum die Regeln ändern, sagen die da oben zu denen da unten, die dabei erwischt werden, wie sie hochschauen. Erstmals erschien der Song Good News, Bad News auf dem vierten Family-Album Anyway, tatsächlich auch in einer Live-Version. Die Version, die gerade zu hören war, ist gerade erst wieder zugänglich gemacht worden. Die BBC hatte zwar John Peels Sunday Show am 27. September 1970 mitgeschnitten und gesendet, aber die Mastertapes gingen entweder verloren oder wurden gelöscht. Letzteres war damals durchaus gängige Praxis. Da aber Fans zu Hause am Radioapparat saßen und die BBC-Übertragungen mitschnitten, können heutzutage selbst bei der BBC verloren gegangene Live-Konzerte und Studio-Sessions wieder hörbar gemacht werden. Das englische Label Hux Records hat gerade in Kooperation mit Musikern von Family ein drittes Album mit BBC-Material veröffentlicht, hocherfreulich, weil die Band vor allem bei dem Konzert am 27. September 1970 in Hochform war. Take a cave in the mind. Thank you. Yeah. Family heißt die Band, die gerade zu hören war. Roger Chapman war der Sänger, John Charlie Whitney der Gitarrist, John Polly Palmer war dabei, ein Multi-Instrumentalist, der bei Family Gigs mal Vibraphon, mal Querflöte und mal Keyboards spielte, manchmal sogar in ein und demselben Song. Rob Townsend heißt der prima Drummer und John Weeder spielte gerade nicht nur eine wunderbar jazzige E-Gitarre, an Geige und Bass war in der Combo auch noch zu hören. Das war gerade ein zweiter Ausschnitt aus einem John Peel Sunday Concert der BBC, mitgeschnitten am 27. September in London. Zu hören waren zwei Songs hintereinander, Drowned in Wine und Wheels. In den Archiven der BBC fanden sich die Aufnahmen dieses Konzerts nicht mehr, also blieb nur übrig, auf Fans zu hoffen, die damals die Live-Übertragung vom häuslichen Radioempfänger auf Band gebannt hatten. Das englische Label Hux Records hat unlängst die dritte CD mit BBC-Material von Family zugänglich gemacht. Von dieser CD kamen die beiden Nummern gerade und 7 weitere hochenergetische Versionen von Family Evergreens sind auch noch von diesem Konzert überliefert. Wer noch mehr Lust auf Family-Raritäten hat, sollte unbedingt die offizielle Family-Website besuchen, www.familybandstand.com. Rare Konzertaufnahmen gibt's in der heutigen Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk noch bis 3 Uhr. Gelegenheit jetzt, es sich im Konzertgebäude in Amsterdam gemütlich zu machen. Die Zeitreise geht ins Jahr 1969. Es ist der 17. September.

the picture plain. The leaves are heavy round your feet, you feel the thunder of the train. Suddenly it strikes you that they're moving into rain. And Doctor Strange is always changing inside. Knapp zwei Soundcheck-Stunden mit raren Studio- und Live-Aufnahmen gehen so langsam zu Ende. Das war gerade das Ende einer Suite von Pink Floyd mit dem Titel The Man. In der Schilderung eines Tagesablaufs inklusive Teepause und Albtraum tauchen verschiedene Floyd-Nummern auf, die man auch unter anderem Namen kennt. Die beiden Nummern gerade gibt es in Studioversionen auf dem 69er Soundtrack-Album zum Film Moore. Da heißen sie Quicksilver und Cymbeline. Die Versionen gerade wurden im Amsterdamer Konzertgebäude mitgeschnitten. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 3 Uhr bleibt jetzt noch etwas Zeit für einen weiteren Ausschnitt aus dem Amsterdamer Konzert. Die zweite Suite, die Pink Floyd am 17. September 1969 spielten, trägt den Titel The Journey und darin taucht auch eine Nummer aus den Tagen mit Syd Barrett auf. The Pink Jungle wurde sie 1969 genannt, 1967 hieß sie Power A Talk Age. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Gute Reise mit Pink Floyd anno 1969.